Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Okay, Aufnahme läuft. Dann begrüße ich euch zur 23. Landesvorstandssitzung des Landesvorstands NRW der Piratenpartei Deutschland am 16.06. Wir starten mit kleiner Verspätung um 20.34 Uhr. Protokoll macht der liebe Elder. Ich mache heute die Sitzungsleitung. Mein Name ist Vako. Anwesend sind die Tatjana, Vako, Wilk und Isan. Wir erwarten mit etwas Verspätung noch den Weichwald. Bali und Daniel sind entschuldigt, aber wir sind beschlussfähig und als erstes hätten wir das Protokoll vom 2.6. der letzten Sitzung. Gibt es da Einwände oder Enthaltungen? Nein. Dann wäre das einstimmig angenommen. Und wir sind auch schon bei den Berichten. Wilk, magst du berichten, was du getan hast, die 14 Tage? Ja, programmatisch. Ich war letzte Woche auf der Didakta in Köln und da haben wir natürlich auch gleich eine Pressemitteilung bzw. einen Blog gemacht, weil wir haben ja dienstags immer die AG-Sitzung. Das finde ich halt ganz wichtig, dass wir da so nach der Wahl doch noch ein bisschen was programmatisch machen. Das hier haben wir dann natürlich diese Woche Dienstag auch gehabt, weil wir in NRW ja die SchülerInnen demnächst verabschieden, haben wir da auch nochmal so unseren Senf zur Corona-Politik gegeben und da ist gerade noch eine Pressemitteilung im Bund unterwegs, die dann hoffentlich auch bald rauskommt. Ich habe ein paar Tickets beantwortet. Dann habe ich das Thema Urheberrechtsverletzung bin ich nochmal angegangen, habe also auch mit dem Rechtsanwaltskollegen nochmal gesprochen, habe das in das Ticket reingeschoben. Aber das war es dann auch. Okay, danke dir. Fragen oder Anmerkungen machen wir am Ende aller Tätigkeitsberichte. Als nächstes wäre ich dann dran. Ich war auf dem Bundesparteitag letztes Wochenende und da auch so ein bisschen für den LV unterwegs. Ich habe mich mit Martin zusammengesetzt wegen der Budgetplanung und einiger anderer offenen Punkte. Ich hatte Gespräche mit Lothar, mit Manuela, die so schön bei der Akkreditierung zusammensaßen und nicht weglaufen konnten. Auch wegen Schatzmeister-Dingen. Dann war ich am Montag in Felbert und da hat sich der KV Mettmann gegründet, was ich sehr schön finde. Da haben wir auch eine Pressemitteilung zugeschrieben. Allgemeine Pressearbeit hatten wir dann auch noch und eine AGÖA-Sitzung. Dann habe ich den Einladungstext und die Wiki-Seite fertig gemacht für den Kreisparteitag Bielefeld und die Mitgliederversammlung Lippe. Das kommt gleich nochmal unter Sonstiges. Ja, Tagesgeschäft, Schatzmeisterei in Vertretung. Und weil ich es unten gelesen habe, ist es mir auch noch eingefallen, ich habe eine RT-Schulung gemacht. Das war's von mir. Obereichwald kann das dann nachher nachreichen. Dann wäre Tatjana schon dran. Ja, ich war auch am Sonntag zumindest beim BPT, war auch sehr schön, wieder viele Piratinnen, auch aus den anderen LVs zu sehen. Am Montag war ich dann auch bei der KV-Gründung in Mettmann dabei. Ich finde es super, neuer, frischer Wind, auch junge Mitglieder dabei, finde ich klasse. Gestern war ich beim Gensek-Mumble, habe generell ein bisschen Mitgliederverwaltung gemacht und war auch bei der AGÖA-Sitzung. Danke dir und Isan. Danke. Ja, ich habe wie üblich die Social-Media-Betreuung gemacht, wobei ich da gleich dazu sagen möchte, jetzt wird es ein paar Tage etwas weniger auf Social Media, weil das Tool, mit dem wir sonst alles hübsch verteilen, leider ausfällt. Also es muss derzeit wieder alles händisch gemacht werden. Gut, dann habe ich AGÖA-Arbeit gemacht und war auch auf der Sitzung. Auch ich war am Bundesparteitag, habe da protokolliert, allerdings war das Bundesarbeit keine Landesarbeit. Und habe dann versuchsweise ein paar Tickets im Request-Tracker aufgeräumt. Und wie ich schon hingeschrieben habe, immer so mit diesem zittrigen Finger, hoffentlich ist das nicht falsch. Das war's soweit von mir. Danke dir. Momentan ist der tatsächlich kaputt, aber es hat nichts mit dir zu tun. Ich hab's gerade mit Zittern gelesen. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann mache ich mal weiter mit den Berichten Statistik. Mitgliederstand ist immer noch der 16. März, Tatjana, ja? Ja. Okay, dann ändert sich da ja auch nicht so viel. Also 1501 Mitglieder und stimmberechtigt 568. Auch der Barkassenstand hat sich nicht geändert, 171,60 €, GLS-Girokonto 14.952,24 €, GLS-Zinsertragskonto 29,99 €, da ist auch keine Bewegung, Sparkasse Mülheim 11.761,58 €, Stadtsparkasse Düsseldorf 105.211,84 € und das Renditenkonto in Düsseldorf 188.383,04 €. Fragen oder Anmerkungen zu unseren Zahlen? Dann haben wir als nächstes die Termine. Da lese ich auch einfach mal vor. Am 8. und 9. Juli ist die erste Bits und Bäume-Konferenz in Münster. Da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen und da von uns auch niemand da Zeit hat, dran teilzunehmen, habe ich die E-Mail an unsere MandatsträgerInnen geschickt, weil aus der Einladung ja doch auch hervorgeht, dass es sich an Leute wendet, die in der Politik tätig sind und was zu sagen haben. Ich hoffe, dass da jemand dran teilnehmen kann, aber es ist auch nicht ganz preiswert, also da ist auch eine Tagespauschale zu zahlen. Dann haben wir am 10.7. die KMV Recklinghausen. Am 16. und 17. Juli haben wir einen Termin für eine LAFO-Klausur. Wir wissen noch nicht wo, aber wir wissen auf jeden Fall schon mal wann. Am 14.8. ist die Mitgliederversammlung Lippe und der Kreisparteitag in Bielefeld. Dann ist die Gamescom in Köln am 23. bis zum 28. August. Da klären wir gerade, ob die Kölner Piraten da irgendwie aktiv werden. Und am 28.8. ist die KMV im Rhein-Erft-Kreis. Alle Termine findet ihr auch auf unserer Webseite unter Termine. Und schwupps geht's weiter mit den Anträgen. Wir haben einen Antrag Sonstiges mit der Ticketnummer 485537. Die Parteiner Stiftung 42 e.V. hat uns angeschrieben. Da geht es um die, ich glaube, jährlich stattfindende Wahl in den Verwaltungsrat. Da kann jeder Landesverband zwei Menschen schicken, beauftragen, weiß ich nicht so genau. Wir hatten da in der Vergangenheit den Balli, Carsten Nieger, als Beauftragten für den Verwaltungsrat vorgeschlagen und Balli würde das auch wieder machen. Das kann ich in seiner Abwesenheit sagen. Ansonsten gibt es dazu Anmerkungen? Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich glaube, wir müssen da auch zügig Bescheid sagen. Allerdings ist es ja nicht so, dass man zwingend jemanden aus dem Landesvorstand benennen muss, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, man könnte im Prinzip mal rumfragen, wer sich dafür interessiert. Nur dann kriegen wir das so schnell ja auch nicht geklärt. Genau, ich glaube, es muss lediglich einer aus unserem LV sein, also ein Mitglied aus unserem LV. Und die werden ja dann erst gewählt. Also wir schlagen quasi zwei von uns aus dem LV vor. Gibt es im Zuhörerraum jemanden, der spontan nach oben springt und sagt, ja, das möchte ich gerne machen? Wolf, hallo. Guten Abend zusammen. Das würde ich, wenn ihr zu einem zweiten Kandidaten haben, dann auch gerne mit dem Carsten zusammen machen. Wir sind ja sowieso ab und zu mit der Stiftung in Kontakt, weil die wiederum, soweit mir bekannt, also mit der Gemeinnützigkeit nicht geschafft haben, was wir mit dem Pico NRW aber schon durchgeführt haben. Und unter Umständen kann man das an der Stelle dann mal intensivieren. Okay, liebe KollegInnen, das war eine Bewerbung. Ich freue mich sehr. Ich mich auch. Super. Okay, dann trägt der Elder vielleicht die beiden Namen kurz ein und dann müssten wir beschließen. Der Landesvorstand schlägt Carsten Nieger und Grepa Wolf. Wolfroth ist der Ja. Name tatsächlich. Und Wolf Roth zur Wahl in den Verwaltungsrat der Parteinahen Stiftung 42 e.V. vor. Ich schreite dann mal zur Abstimmung von oben nach unten. Tatjana? Dafür. Ich bin auch dafür, Wilk. Dafür. Isan? Sehr freudig dafür. Wunderbar, damit ist der Antrag angenommen. Herzlichen Glückwunsch, Wolf. Und danke. Jupp. Gut, dann haben wir noch einen Antrag. Ticket Nummer 485638, der ist von mir. Ja, genau, da habe ich mich auch gerade dran gestört. Das ist kein Finanzantrag, das ist tatsächlich ein Antrag Sonstiges. Wir haben da relativ ausgiebig schon drüber gesprochen in der letzten Sitzung und auch schon mal in einer Arbeitssitzung. Es geht um die Durchführung des nach dem Satzungsänderungsantrag, den wir im Januar angenommen haben, abgewandelten Paragraph 17 Absatz 4 der Landessatzung. Der Landesvorstand beschließt laut Paragraph 17 Absatz 4d nicht genutzte Mittel der vergangenen Geschäftsjahre auf den Finanzkonten seit 2017 inaktiver VKVs aufzulösen und dem Landeshaushalt für die aktuelle politische Arbeit der Piratenpartei NRW und deren aktiven Untergliederungen zuzuweisen. Als Anmerkung noch von mir, das sind 14 VKV, die seit 2017 keine Aktivität zeigen. Und das macht eine Gesamtsumme von knapp 102.000 Euro. Gibt es Fragen dazu? Okay, dann stimmen wir das doch direkt ab. Tatjana? Enthaltung. Ja, mein Antrag, ich bin dafür, Wilk. Dafür. San? Dafür. Elder, damit ist der Antrag angenommen, ne? Okay, dann danke ich euch und dann schreiten wir dann weiter vor. Gut, ich glaube, das war's mit den Anträgen. Ja, dann hatten wir einen Umlaufbeschluss in den vergangenen 14 Tagen, Ticket Nummer 485279, das war ein Finanzantrag von VKV Heinsberg. Die haben am Samstag einen CSD in Geilenkirchen und dafür 150 Euro beantragt, um Flyer und Wurfmaterial zu kaufen und zu drucken lassen, drucken zu lassen, mein Gott. Und natürlich haben wir diesen Antrag angenommen. Gut, dann sind wir mit den Anträgen durch. Dann sind wir schon bei Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier jemanden, der was berichten möchte? Gerne auch aus dem Zuhörerraum. Wolf. Ja, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich ein bisschen was aus der Kreistagsarbeit erzählen, weil ich ja im Rhein-Sieg-Kreis das Mandat habe, bin dort im Aufsichtsrat der RSAG und habe es dann auf einen Einzelantrag geschafft, dass wir eine Satzungsänderung dort durchgeführt haben. Bisher waren zum Beispiel Vereine immer mit einer Grundgebühr veranlagt, und zwar durch ein Konstrukt in der Satzung. Da wurde gesagt, wenn jemand einen Verein hat, dann braucht er so und so viel Müll pro Monat. Das war eine rein fiktive Berechnung und lief darauf hinaus, dass zum Beispiel Vereine wie unser Pico NRW, der halt externe Veranstaltungen macht oder online, insgesamt aber keinen Müll produziert, der bei mir in die Hausmülltonne wandern würde, ebenfalls verpflichtet ist, sowas zu bezahlen. Das gibt es öfters. Wir haben eine ganze Menge Fördervereine. Da fallen mir Fördervereine der Schulen ein, Bibliotheken, Volkshochschulen, ähnliche Sachen. Und überall da, wo halt kein großes Vereinsheim ist oder ähnliches, haben wir es geschafft, dass dieser Passus rausgeschmissen wird. Mit anderen Worten, nur noch da, wo auch Müll anfällt, wird auch Müll berechnet. Und ja, das finde ich wiederum ganz gut. Und ja, ansonsten die Tätigkeit. Wer sonst wissen möchte, was im Rhein-Sieg-Kreis los ist, der kann sich ja den Tätigkeitsbericht anschauen. Da steht drauf, was da laufenden Monat passiert. Dankeschön. Danke dir. Gibt es Fragen? Okay, ich sehe gerade, der Oberichwald ist da. Hallo, guten Abend. Abend. Magst du noch deinen Tätigkeitsbericht nachreichen? Ui, ja, kann ich gerne machen. Ich war, wie viele von uns, jetzt letztes Wochenende auf dem Bundesparteitag in Bad Homburg. Hab da NRW natürlich mit herausragender Stimme vertreten. Ansonsten habe ich zumindest letzte Woche die Team PolGF besucht. Diese Woche war ich entschuldigt. Und genau, dann war ich heute noch in Dortmund, habe mich da mit einem Vorstandskollegen der Jungen Piraten getroffen und mit einem Kollegen aus dem Bundesschiedsgericht. Da haben wir diverse Dinge besprochen und uns einfach nochmal ein bisschen weiter vernetzt. Ja, soweit von mir. Und ich war in der LGS. Okay, danke dir. Wenn es Fragen gibt, gerne in den Sprechenraum kommen. Okay, dann machen wir weiter, Oberichwald. Wir sind im Patch schon Zeile 218. Bei sonstigem Wichtigem. Ja, bei Wichtigem komme ich natürlich dazu, ne? So war das gedacht. Ja, hier habe ich als erstes nochmal den Hinweis von mir, das, was wir gerade beschlossen haben mit der Zuweisung der VKV-Finanzmittel zurück an den Landesverband. Ich hatte jetzt spekuliert, dass der Daniel heute wieder da ist. Der Text, der an die VKVs rausgehen muss, der ist fertig, der ist auch schon lektoriert. In dem Pad hier, was ich verlinkt habe, ist auch nochmal ein Link zu der Liste, wo die 14 VKVs aufgelistet sind, deren Mitglieder angeschrieben werden müssen. Tatjana, du hattest gesagt, das wird jetzt bei dir zeitlich schwierig mit dem Urlaub, ne? Genau, also ich schaffe das erst in der ersten Juliwoche dann. Okay, dann schaue ich mal, ob der Daniel vorher wieder aktiv ist. Dann würde ich ihn darauf ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie zeitlich aufwendig das ist, aber ihr müsstet dann im Pad mal gucken, ob ihr die X-e, ob ihr die so automatisch reinbekommt. Und natürlich, das eine Datum muss dann jeweils so eingesetzt werden. Die dürfen ja mindestens 14 Tage Einspruch erheben und dann nach diesen 14 Tagen wäre das Datum, bis sie sich spätestens melden müssen, der nächsten Landesvorstandssitzung. Also das müsst ihr dann ausrechnen. Das konnte ich ja jetzt noch nicht eintragen, weil ich nicht genau weiß, wann die Sachen rausgehen. Genau. Okay, also wenn du sagst erste Juliwoche, dann müsstest du halt nochmal genau sagen, wann das rausgegangen ist. Und sollten dann Rückfragen kommen und die dann quasi an den Absender gehen und nicht an Vorstand@, dann müsstest du das an uns so weiterleiten. Ja klar, da bin ich ja auch wieder da und voll einsatzfähig. Also das ist gut. Okay. Dann habe ich als nächstes nochmal die Einladung, die ja vom Landesvorstand diesmal ausgeht, zur Mitgliederversammlung Lippe und zum Kreisparteitag Bielefeld. Da habe ich die Wiki-Seiten fertig gemacht, die Links sind im Pad und auch einen Einladungstext formuliert. Da müsste dann nochmal jemand drüber gehen. Ja, und Tatjana, das muss dann auch raus. Ja, ich hoffe ja, dass Daniel bis dahin wieder etwas einsatzfähig ist. Okay. Also es ist ja auch nicht so zeitkritisch. Bielefeld hat ohnehin nur 14 Tage Einladungsfrist, Lippe hat 4 Wochen. Das wäre dann irgendwie Ende Juli. Ich fände es aber super, wenn wir das ein bisschen eher rauskriegen. Die Einladung, weil, die hatten halt länger keine und rechnen da vielleicht nicht unbedingt mit, so, dass die Leute sich drauf einstellen können. Genau, also ich denke, sollte Daniel bis dahin noch nicht einsatzfähig sein, richtig, werde ich damit auch unseren Assistenten noch vertrauen. Ich glaube, der kann das auch. Ah, okay. Gut, dann hätten wir als nächstes Ticket 485255. Hilfe für den LVNDS. Isan, hattest du das eingetragen? Ja, nachdem ich ja so eine schicke Schulung von dir bekommen habe, habe ich natürlich gleich mit Feuereifer im Request Tracker aufgeräumt. Und da sind mir also 2 Tickets aufgefallen. Das eine ist dieses hier. Der Landesverband Niedersachsen hat ja demnächst Landtagswahlen und die strampeln ziemlich mit den Unterschriften. Deswegen, das Ticket ist jetzt nicht ganz aktuell, aber es ist ein Anschreiben vom ehemaligen politischen Geschäftsführer Frank Kender, in dem er halt um Vorschläge bittet, was man tun könnte, damit man noch Unterschriften zusammenkriegt oder was die Niedersachsen noch tun könnten. Oder er sagt auch, vielleicht kann ja jeder Vorstand der Anrainerländer die Mitglieder anschreiben, dass man doch bitte ein paar Stunden in Niedersachsen investiert, um die naheliegendsten Städte abzugrasen mit Unterschriften. Deswegen habe ich das nochmal hier reingesetzt, falls jemand da Ideen hat oder so. Es ist auch ein Pad angegeben. Guckt da mal rein, ob da vielleicht was möglich ist. Gibt es Fragen, Anmerkungen, Wortmeldungen? Okay, also eine Anmerkung von mir. Ich hatte, du sagtest ja, das ist schon etwas älter. Wir hatten ja ganz kurz in der letzten Sitzung drüber gesprochen, weil da zeitnah der Antrag von Frank reinkam. Ich habe das in einer Gruppe gepostet, die wir mal vor Monaten auf Telegram gemacht haben mit den Landesverbänden, die Wahlkampf haben, sprich Saarland, Schleswig-Holstein, wir und Niedersachsen. Und weil ich einfach wissen wollte, ob das jetzt nur so einfach Franks Kopf entsprungen ist und oder ob das irgendwie schon mit Niedersachsen abgeklärt ist, weil daraus ergeben sich für mich auch so ein paar Fragen, wenn man jetzt bei den OUs sammelt, ja, soll man sich dann die Formulare selber ausdrucken? Wir wissen, dass das oftmals schief geht und dann werden die Sachen nicht anerkannt, wenn es nicht doppelseitig gedruckt ist und das Wasserzeichen erkennbar und. Oder ob es eine Möglichkeit gibt, da in Niedersachsen irgendwie an die Formulare dranzukommen. Ich habe aber so überhaupt gar keine Reaktion bekommen in diesem Channel. Und das ist, wie gesagt, 2 Wochen her. Ja, ich erinnere mich. Es war eine Erinnerung und wenn jemand noch was hat, dann kann er sich an mich wenden und ich guck dann mal, wen ich da in Niedersachsen kontaktiere. Ein paar Leutchen kenne ich ja auch da. Ja, das wäre jetzt vielleicht auch mein Vorschlag. Also in der Gruppe hat es irgendwie nicht gefunden. Dort vielleicht kannst du jemanden aus Niedersachsen ansprechen und konkret fragen, wie wir da helfen können. Also sprich, was sollen wir denn an unsere Mitglieder schreiben über die NRW-Info oder so. Denn ich denke, es macht vielleicht auch mehr Sinn, von denen zu erfahren, wo die guten Punkte sind, wo man sammelt oder wo sie auch schon vor Ort sind und wo man sie unterstützen kann, als jetzt irgendwie so aufs Geratewohl Menschen von NRW über die Grenze zu schicken mit auch selbst ausgedruckten Formularen. Also das ist mir alles so ein bisschen zu unausgegoren, um da tatsächlich damit Leute zu motivieren. Ja, ich sehe das Problem. Ich kümmere mich. Super. Okay, das nächste Ticket hast auch du gefunden, Isan? Ja, ist auch schon ein etwas älteres, aber ich fand den Gedanken recht interessant, deswegen habe ich es nochmal hochgeholt. Da geht es darum, dass der jetzt inzwischen Ex-Bufo um Vorschläge gebeten hat, was in Begrüßungspakete rein könnte, also oder auch Jubiläumspakete. Da ist auch ein Pad verlinkt. Ich weiß nicht, wie aktiv man da noch dran ist und ob das überhaupt noch zur Debatte steht. Aber die Idee an sich finde ich ja gar nicht mal schlecht, weil die Begrüßungs- und Jubiläumspakete, ja, da wäre vielleicht mal ein bisschen Aktion nötig. Deswegen dachte ich mir, ich schieb's mal rein und erwähn's. Fragen, Anmerkungen, Wortmeldungen. Also in diesem Cryptpad, was da verlinkt ist, steht, das würde bis Ende April offen bleiben. Ich hatte dieses Ticket auch schon mal in der Sitzung am 7.4. erwähnt. Irgendwie müsste sich konkret jemand finden, der sich darum kümmern kann, beziehungsweise vielleicht erstmal irgendwo nachfragen, inwieweit das denn jetzt vielleicht schon abgeschlossen ist oder ob beim neuen Bufo neue Pläne bestehen. Ich höre mich mal um. Mir war es nur wichtig, dass wir es nicht ganz vergessen, weil ich gerade drüber gestolpert war, sonst hätte ich es wieder vergessen. Aber ich hake danach. Okay, vielen Dank. So, im Pad ist jetzt nichts mehr. Gibt es noch irgendetwas, was wir heute ansprechen sollten? Gibt es noch Anmerkungen aus dem Zuhörerraum? Okay, dann verlese ich eben noch das Obligatorische. Wie ihr alle wisst, gibt es eine Wiki-Seite, wo man Infostände in den Infostandkalender eintragen kann und sonstige Veranstaltungen in den Veranstaltungskalender. Das wäre sehr wichtig, damit auch der Landesvorstand in Kenntnis gesetzt ist, dass ein Infostand oder eine Veranstaltung stattfindet. Dann noch der Hinweis auf wichtige Listen, die wir haben. Wir haben eine Wiki-Seite mit Beauftragungen, falls ihr mal Ansprechpartner braucht für bestimmte Sachen. Es gibt eine nicht ganz so toll gepflegte Wiki-Seite über die Kreisverbände und VKVs mit Ansprechpartnern, wer da gerade im Vorstand ist, wer Presse macht, wer Bürokrat ist und so weiter. Und es gibt noch relativ neu auch eine Seite im Wiki mit unseren für den CSD in Hamburg, ganz normal Reisekostenantrag an den Landesvorstand stellen und zahlreich erscheinen. Das ist der 6.8. Ja, also am 6.8., das ist ein Samstag, nehme ich an. Jawohl. Ist CSD in Hamburg. Anreise bezahlt der Landesvorstand in Hamburg? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Na, also zumindest sind sie dabei, sich vernünftig überzeugen zu lassen. Ich hoffe, dass das so passieren wird, denn sie erwarten ja, dass die Leute auch was tun. Okay. Vielleicht können wir das auch unter Termine für die nächste Sitzung nochmal vermerken und dann nochmal für Trommeln. Wichtig ist halt, wie immer bei Reisekostenabrechnung, vorher den Landesvorstand anzuschreiben. Gut, okay, dann erstmal danke für die Info. Wir geben dann das. Jetzt habe ich hier schon wieder so komische Sachen. Moment. Ah, alles da. Wir geben das weiter, Lanka. Danke dir. Okay, wir werden am Ende der Sitzung. Das heißt, NÖ habe ich ja schon euch angedroht gestern. Dann hätten wir den nächsten Termin am 30.06. Das ist wieder ein Donnerstag und es ist wieder 20.30 Uhr und beendet die Sitzung damit um 21.08 Uhr. Vielen Dank. Und Elda, auch an dich. Vielen Dank.